Fünfter Teil, der letzte Avatar. Das magische Reich. Mit der Machtübernahme Hitlers in Deutschland wurde unvermutet, wie bei einem jener Klicks, von denen wir gesprochen haben, die den Übergang von einer Dimension in eine andere anzeigen, das esoterische Reich der Viras, der Arier, umgeben von einem magischen Lichthof begründet. So als ob ein weißer und weiblicher Geist, Vovre Salde, eingetreten sei, um im Land der Germanen zu wohnen, wobei es derjenige war, den mein Meister zu Ende des Krieges aufbrechen sah. Jede Kritik, die Evolor an dem gewöhnlichen Staat der nationalsozialistischen Massen übte, damit einen Unterschied zwischen einem totalitären und einem organischen Staat hervorzuheben versuchte, ist ungerecht und das Produkt einer Unkenntnis dessen, was dort geschah. Evola bewegte sich an der Oberfläche der hitlerischen Begebenheiten und theoretisierte. Er sprach zum Beispiel von einem kolossalen und hierarchischen Staat als dem idealen, ungewöhnlichen, nicht-proletarischen Staat. So wandte er unangebrachte Ausdrücke für jenes magische Ereignis an, Produkt eines Klick, des Ausganges in eine andere Wirklichkeit. Zunächst, das Dritte Reich oder der Hitlerstaat war niemals weder kolossal noch auf diese Weise hierarchisch. Es war ein Kreis, und das ändert die Vorstellung von jener anderen Wirklichkeit grundlegend. Man kann da nicht mehr von Herdentrieb, noch von kolossaler Struktur sprechen, noch von etwas Ähnlichem. Der Führer stand nicht auf dem Gipfel der hierarchischen Pyramide, sondern ist eine Mitte. Er ist die Mitte des Kreises, eines Kreises, der immer schwindelerregender mit der Richtung des linksdrehenden Hakenkreuzes kreist, die Wiederkehr versuchend. Darin befinden sich alle Deutschen, die Arier, immer mehr Deutsche, immer mehr Arier. Einige der Mitte näher, aber alles Deutsche, alles Arier, sodass weder Herdentrieb noch Masse weiter vorhanden sind. Es gibt nur ein Volk, ein Reich, in einem zutiefst magischen, mystischen Sinn des Kreises, gezeichnet von dem Hakenkreuz, und ein Führer als Pol oder hypnotische, unwiderstehliche Mitte der Anziehung. Und in dem Maße, wie dieser blendende Kreis sich dreht und dreht, immer schneller, muss sich alles auflösen vor den Augen dieser illusorischen Wirklichkeit des ausgeschalteten Menschen, der Tiermenschen, der Roboter, der dem Gelde dienenden Juden, des großen Illusionisten, des Herrn der Finsternisse verschwinden. Und so, während der Hakenkreuzkreis der Arier mit seiner Führermitte den Krieg gewonnen hatte, verschwand er im Vimana seines kreisenden Kreises, den blendenden Eindruck eines Wunders für die Irdischen hinterlassend, die nicht mehr versuchen, sich das Ereignis zu erklären, die ganze Zeit über auf die furchtbaren Geschehen zurückkehrend, um sich zu überzeugen, dass Hitler verloren hat, denn nur als Niederlage kann das blendende Phänomen der Erscheinung eines Avatar unter den Robotern und Tiermenschen des Kali-Yuga begriffen werden. Doch in ihrer innersten Leere wissen sie, dass Hitler den großen Krieg gewonnen hat und gewinnen wird. Dieses gespenstische, unter uns vorgefallene Ereignis im Tiefpunkt des Kali-Yuga ist nicht zu verstehen, kann nicht einmal von allen Viras nachvollzogen werden. Der weiße Verrat in Deutschland war ungeheuerlich. Es ist erschreckend, wenn man die Liste der Verräter liest, die von Generaloberst Otto Ernst Renner in seinem Buch »Verschwörung und Verrat um Hitler« veröffentlicht worden ist. Beinahe alle Generäle haben ihren Führer verraten, sogar Himmler wurde am Ende abtrünnig. Wie war solches möglich? Der rotierende Kreis hatte eine solche schwindelerregende Geschwindigkeit erreicht, sodass kurz vor dem Ableben von dieser materiellen Erde einige Getreue das Entsetzen packte, diese triebhafte Angst, die körperliche Form zu verlieren. Nur Augenblicke vor dem Überwinden der Schwerkraft des Erdenkörpers und des Überschreitens der Schwelle, die von Hyperborea trennt. Doch die Helden, die in ihrem Herzen und in ihrem Sinn die Erinnerung an die Armada trugen und das Schwert fest umschlossen hatten, haben ihren Führer nicht verraten und sind mit ihm nach Paititi, der uneinnehmbaren Zuflucht am Südpol, der alchemistischen Stadt der großen Umwandlung, aufgebrochen. Der Bleiberg, dem der Berg Parzival zur Seite steht. Das Laboratorium der rassischen Umwandlung. Niemand von denen, die das Gedächtnis des arischen Blutes erweckten und es wahrhaft reinigten, hat Verrat üben können. Es handelte sich darum, Deutschland in das wichtigste Laboratorium der rassischen Umwandlung zu verwandeln. Nicht alle haben das wirklich erreicht. Sie haben nicht einmal an die begonnene riesige Arbeit geglaubt. Die Adligen und Ehrgeizigen schlossen sich nur an, um ihre Sonderrechte zu bewahren oder um sie zu bekommen. Sie haben das Vorhaben nicht ernst genommen, und als der Kreis eine hypnotische Schnelligkeit angenommen hatte, überkam sie das Entsetzen und sie haben versucht abzuspringen oder den Kreis zerspringen zu lassen. Doch sie haben nur erreicht, sich selbst und für immer in 1000 Stücke zu zerreißen. Evola irrt, wenn er glaubt, dass man in Deutschland einen Typ von erdrückender wirtschaftlicher und sozialer Gleichheit des ganzen Volkes, eine Proletarisierung, anstrebte. Das ist später erfolgt, nach dem Krieg, als die Betonung ausschließlich auf wirtschaftlich-jüdischem lag, wie es in der Schweiz und in den skandinavischen Ländern auf höchste Weise ist, wie in aller Welt, einschließlich Japan, Indien, China, Chile, Argentinien und so weiter. Im Deutschland Hitlers handelte es sich um die Rasse, nicht um die Wirtschaft, am allerwenigsten um den Wucher. Wenn alle erreichten, das Blut zu reinigen, würden sie gleich sein in einer Bruderschaft der Arier, wie in der Urgeschichte, wie im polaren Hyperborea, wie in der Organisation der Männerbünde und am Hofe Königs Arthurs. Gleich und frei, Gleiche unter Edlen, eine aristokratische Nation von rassischem Adel, die Adelsgenetik. Mit einer charismatischen, bindenden Mitte, der Führer, der eine Stimme ist, die Stimme des Blutes, und diese Stimme hört außerdem eine andere Stimme, die ihn vom Blute seines Astralkörpers, seines zweiten Schwertes, genannt Gedächtnis des Blutes, her erreicht. Der Führer überträgt sie und leitet den Kreis über jene andere Stimme. Das ist die Ankunft der siebenten Sonne, ein Kreis, ein Volkskreis. Durch die Notwendigkeit, den endgültigen Kampf bis auf den Tod gegen das Judentum, Anhänger eines übernatürlichen Feindes im Plan der Wiederkehr, führen zu müssen, musste Deutschland eine Rassenpolitik der Reinigung des Blutes und der Rasse einführen, mit dem Ideal eines nordischen blonden Typs mit blauen Augen. Eine Eugenik. Es wurde eine strenge Gesetzgebung für Ehepaare und für die Erzeugung von nordischen Kindern geschaffen und die Institution Lebensborn gegründet. Die größtmögliche Anzahl von Ariern sollte den hyperboreischen Geist verkörpern, den Umkreis des Lebensraumes vergrößernd, sodass auf der wiederhergestellten Erde, die erneut vergeistigte Erde des Gral, es keinen Platz mehr für die jüdische Gegenrasse gibt, nicht einmal für den Tiermenschen, den Roboter, den Sklaven von Atlantis. Diese werden auf der materiellen Erde des Demiurg verbleiben oder vergehen.